Kapitel 16. Der Raum, in den die drei geführt wurden, war die Bibliothek des Controllers. »Seine Fortschaft wird gleich bei Ihnen sein«, der Gamma-Butler überließ sie sich selbst. Helmholtz lachte lauthals. »Das gleicht ja mehr einer Koffeinlösungsparty als einem Verhör«, sagte er und ließ sich in den komfortabelsten der pneumatischen Sessel fallen. »Kopf hoch, Bernard«, fügte er beim Anblick des grünen, unglücklichen Gesichts seines Freundes hinzu. Aber Bernard war untröstlich. Ohne etwas zu erwidern, ohne Helmholtz auch nur eines Blickes zu würdigen, ging er zum unbequemsten Stuhl im ganzen Zimmer hinüber und setzte sich in der vagen Hoffnung darauf, so den Zorn der höheren Macht zu mildern. Der Wilde wiederum strich rastlos umher, inspizierte mit ziellos schweifender Neugier die Bücher in den Regalen, die Soundtrack-Rollen und Lesemaschinenspulen in den nummerierten Ablagefächern. Auf dem Tisch unter dem Fenster lag ein Wälzer in weichem schwarzem Kunstledereinband, geprägt mit großen goldenen T's. Er nahm ihn hoch und schlug ihn auf. »Mein Leben und Werk von unserem Ford«. Das Buch war in Detroit von der Gesellschaft zur Förderung fordischen Wissens verlegt worden. Er blätterte flüchtig, las hier einen Satz, dort einen Absatz und war soeben zu dem Schluss gelangt, dass das Buch ihn nicht interessierte, als die Tür aufging und der Weltbereichscontroller Westeuropa mit festem Schritt eintrat. Mustafa Mond begrüßte sie alle drei mit Handschlag, doch das Wort richtete er an den Wilden. »Sie halten also nicht viel von der Zivilisation, Mr. Savage«, stellte er fest. Der Wilde musterte ihn. Er war bereit gewesen, zu lügen, zu schimpfen, sich trotzig zu verweigern, doch angetan von der freundlichen Intelligenz im Gesicht des Controllers beschloss er, die Wahrheit zu sagen, und zwar ungeschminkt. »Nein«, er schüttelte den Kopf. Burnett stand das Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Was sollte der Controller bloß denken? Als Freund eines Mannes gebrandmarkt zu werden, der zugab, von der Zivilisation nichts zu halten, es unverblümt und ausgerechnet dem Controller gegenüber zugab, Katastrophe. »Aber John«, setzte er an. Ein Blick Mustafa Mons ließ ihn zerknirscht schweigen. »Sicher«, räumte der Wilde ein, »es gibt auch sehr schöne Dinge. Die viele Musik in der Luft zum Beispiel.« »Viel tausend helle Instrument ums Ohr.« Das Gesicht des Wilden leuchtete freudig auf. »Sie haben es auch gelesen?« fragte er. »Ich dachte, niemand hier in England kennte das Buch.« »Fast niemand. Ich gehöre zu den wenigen. Es ist verboten, wissen Sie. Doch da ich die Gesetze mache, kann ich sie auch brechen.« »Ungestraft, Mr. Marx«, fügte er an, indem er sich Bernard zuwandte, »was, fürchte ich, für Sie nicht gilt.« Bernard versank in noch hoffnungsloserer Trübsal. »Aber warum ist es verboten?« wollte der Wilde wissen. Vor Aufregung darüber, einem Mann zu begegnen, der Shakespeare gelesen hatte, hatte er vorübergehend alles andere vergessen. Der Controller hob die Achseln. »Weil es alt ist, zum einen. Hier bei uns haben wir für alte Sachen keine Verwendung.« »Selbst wenn sie so schön sind?« »Besonders, wenn sie so schön sind. Schönheit ist anziehend, und wir möchten eben nicht, dass sich die Menschen von alten Sachen angezogen fühlen. Wir möchten, dass sie die neuen vorziehen.« »Aber die neuen sind dumm und grausam. Die Schauspiele, in denen bloß Helikopter herumfliegen und man fühlt, wie die Leute sich küssen.« Er verzog das Gesicht. »Ziegen und Affen!« Nur in Othellos Worten fand er den passenden Ausdruck für seine Verachtung und seinen Hass. »Immerhin nette, zahme Tiere«, bemerkte der Controller halblaut wie in Klammern. »Warum lassen Sie sie nicht stattdessen Othello sehen?« »Zum einen, wie gesagt, weil es alt ist. Zum anderen würden Sie es nicht verstehen.« Das stimmte. Er entsann sich, wie Helmholtz über Romeo und Julia gelacht hatte. »Dann wenigstens«, sagte er nach kurzer Überlegung, Etwas Neues wie Othello, das sie verstehen würden. Genau das wollen wir alle schon lange schreiben, schaltete sich Helmholtz ein, der bisher geschwiegen hatte. Aber nie schreiben werden, sagte der Controller. Wenn es nämlich wirklich wie Othello wäre, würde es niemand verstehen. Ganz gleich wie neu. Und wenn es neu wäre, wäre es niemals wie Othello. Wieso denn nicht? Ja, wieso nicht? Wiederholte Helmholtz die Frage. Auch er vergaß die unerfreuliche Realität der Situation. Grün vor Sorge und unguter Ahnung behielt nur Burnett sie im Blick, doch ihn beachtete niemand. Wieso nicht? Weil unsere Welt nicht die Welt Othellos ist. Für Flivver benötigt man Stahl, für Tragödien gesellschaftliche Instabilität. Heute aber ist die Welt stabil. Die Menschen sind glücklich, sie haben alles, was sie wollen, und nie wollen sie, was sie nicht haben können. Es geht ihnen gut, sie leben in Sicherheit, sie sind niemals krank, sie fürchten den Tod nicht, sie wissen nichts von Leidenschaft, nichts vom Altern, sie werden nicht von Müttern und Vätern geplagt. Sie haben keine Ehefrauen, keine Kinder, keine Lieben, denen ihre Gefühle gelten. Sie sind so konditioniert, dass sie praktisch nicht anders können, als sich zu verhalten, wie sie es sollen. Und wenn irgendetwas schief geht, gibt es Soma. Dass Sie im Namen der Freiheit zum Fenster hinauswerfen, Mr. Savage. Freiheit! Er lachte. Von Deltas zu erwarten, dass sie wüssten, was Freiheit ist. Und überdies von ihnen zu verlangen, dass sie Othello verstehen. Mein Bester. Also wirklich. Der Wilde schwieg einen Augenblick. Trotzdem, entgegnete er hartnäckig, Othello ist gut. Othello ist besser als ihre Fühlfilme. Selbstverständlich, bestätigte der Controller. Das ist eben der Preis, den wir für die Stabilität bezahlen. Man muss wählen. Zwischen dem Glück und dem, was die Menschen einst Hochkunst nannten. Wir haben die Hochkunst geopfert. Wir haben dafür Fühlfilme und Duftorgeln. Aber sie sind ohne Bedeutung. Sie sind ihre Bedeutung. Ihre Bedeutung liegt im Wohlgefühl des Publikums. Aber sie werden von Idioten erzählt. Der Controller lachte. Da sind Sie Ihrem Freund Mr. Watson gegenüber aber nicht eben gnädig. Einem unserer Meister des emotionalen Engineerings. Er hat recht, sagte Helmholtz finster. Es ist idiotisch. Zu schreiben, wo es nichts zu sagen gibt. Eben. Eben das verlangt enormen Einfallsreichtum. Sie machen Flivver aus minimalen Mengen Stahl, Werke der Kunst aus fast nichts als purer Emotion. Der Wilde schüttelte den Kopf. Ich finde das alles grauenhaft. Selbstverständlich. Reales Glück nimmt sich im Vergleich zu überkompensiertem Elend immer recht dürftig aus. Und natürlich ist Stabilität bei weitem nicht so spektakulär wie Instabilität. Zufrieden zu sein, ist längst nicht so glamourös wie der aufrechte Kampf gegen Missstände oder so pittoresk wie das Ringen mit der Versuchung, wie die Agonie der Leidenschaft, wie tiefer Zweifel. Glück ist nie großartig. »Kann sein«, meinte der Wilde nach einer Pause. »Aber muss es deshalb gleich so grausig sein wie Ihre Zwillinge?« Er fuhr sich mit der Hand über die Augen, als wollte er das innere Bild der langen Reihen identischer Zwerge an den Montagebändern fortwischen. Das Staus der wartenden Zwillingsherden am Eingang zur Brantford-Magnetbahnstation, der menschlichen Maden, die um Lindas Sterbebett gekrochen waren, des endlos vervielfältigten Gesichts seiner Angreifer. Er studierte seine bandagierte Linke und schüttelte sich. »Grausig!« »Aber wie nützlich!« »Ich sehe, dass Sie unsere Bukanowski-Gruppen nicht mögen, aber ich versichere Ihnen, Sie sind das Fundament, auf dem alles ruht. Sie sind das Kreiselinstrument, das die Rakete Start auf stetem Kurs hält. Die tiefe Stimme verstärkte ihr Vibrato, die gestikulierende Hand umfasste die Weite des Raums und den Schub des unaufhaltsamen Raketentriebwerks. Mustafa Mohns Redekunst erreichte nahezu synthetisches Niveau. »Ich frage mich«, meinte der Wilde, »warum Sie sie überhaupt machen? Schließlich können Sie auf Flaschen ziehen, was immer Sie wollen. Warum machen Sie nicht aus jedem gleich ein Alpha-Doppel-Plus?« Mustafa Mond lachte. »Weil wir nicht möchten, dass es uns an den Kragen geht«, antwortete er. »Wir glauben an Glück und Stabilität. Eine Gesellschaft aus nur Alphas könnte nicht anders als instabil und unglücklich ausfallen. Stellen Sie sich ein allein von Alphas bemanntes Produktionswerk vor, das heißt von einzelnen und unverbundenen Individuen bester Erbmasse, befähigt zu begrenzt freien Entscheidungen und Verantwortlichkeit. Stellen Sie sich das nur einmal vor«, betonte er. Der Wilde versuchte es sich vorzustellen, ohne Erfolg. »Absurd! Ein alpha-dekantiertes, alpha-konditioniertes Individuum würde verrückt, wenn es die Arbeit eines Epsilon-Semikretans tun müsste, oder würde alles kurz und klein schlagen. Alphas können komplett sozialisiert werden, aber nur, wenn man sie für Alpha-Arbeit vorsieht. Einzig von einem Epsilon kann man erwarten, Epsilon-Opfer zu bringen, und zwar aus gutem Grund. Er betrachtet sie gar nicht als Opfer. Sie stellen einfach den Weg des geringsten Widerstands dar. Seine Konditionierung bringt ihn auf das Gleis, dem er folgen muss. Er kann nicht anders. Es ist ihm vorbestimmt. Auch nach dem Dekantieren lebt er in der Flasche, einer unsichtbaren, aus infantilen und embryonischen Fixierungen. Wir alle verbringen natürlich unser Leben gewissermaßen in Flaschen, sinnierte der Controller. Wenn wir aber zufällig Alphas sind, dann sind unsere Flaschen vergleichsweise riesig. Wir würden sehr darunter leiden, eingehängt zu werden. Man kann kein hochkastiges Sektsurrogat auf niedrigkastige Flaschen ziehen. Das ist schon theoretisch einleuchtend. Aber es hat sich auch in der Praxis bestätigt. Der Zypern-Versuch lieferte den schlagenden Beweis. »Was war das für ein Versuch?«, fragte der Wilde. Mustafa Mond lächelte. »Nun, sagen wir, ein Umfüllexperiment. Angefangen hat man damit 473 NF. Die Controller ließen von der Insel Zypern alle Bewohner evakuieren und rekolonisierten mit einer eigens zu diesem Zweck präparierten Charge von 22.000 Alphas. Man versorgte sie mit der notwendigen agrarwirtschaftlichen und industriellen Ausrüstung und überließ sie sich selbst. Das Resultat bestätigte alle Hypothesen. Das Land wurde nur unzureichend bestellt. Alle Produktionswerke wurden bestreikt. Man verweigerte der höheren Obrigkeit den Gehorsam, missachtete Befehle. Alle die, die zu niederen Arbeiten eingeteilt waren, intrigierten endlos um höhere Posten, und die mit den besseren Jobs zettelten Gegenintrigen an, um sich eben diese Posten zu erhalten. Innerhalb von nur 6 Jahren tobte auf Zypern ein erstklassiger Bürgerkrieg. Als 19 von 22.000 Alphas tot waren, ersuchten die Überlebenden die Weltcontroller einstimmig darum, die Verwaltung der Insel zu übernehmen. Und so endete die einzige Alpha-Gesellschaft der Geschichte. Der Wilde seufzte tief. »Die ideale Population«, sagte Mustafa Mond, »entspricht im Aufbau einem Eisberg. 8/9 unter der Wasserlinie, 1/9 darüber.« »Und die unter der Wasserlinie sind glücklich?« »Glücklicher jedenfalls als darüber.« »Glücklicher als Ihre Freunde hier«, er machte eine ausholende Geste. »Trotz der Sklavenarbeit?« »Sklavenarbeit? Sie sehen sie nicht so. Im Gegenteil, sie gefällt Ihnen. Sie ist leicht, kinderleicht. Weder das Hirn noch die Muskeln werden beansprucht. 7,5 Stunden milder, minimal belastender Arbeit, dann die Soma-Ration, Spiele, unbegrenztes Kopulieren und Fühlfilme. Was wollen Sie mehr? Zwar könnten Sie, merkte er an, kürzere Arbeitszeiten verlangen. Und selbstverständlich könnten wir sie verkürzen. Technisch wäre es ein leichtes, niedrigkastige Arbeitsstunden auf 3 bis 4 zu reduzieren. Aber wären die niedrigen Kasten darum glücklicher? Nein, wären sie nicht. Vor 150 Jahren hat man die Probe aufs Exempel gemacht. Ganz Irland wurde der 4-Stunden-Tag verordnet. Das Ergebnis? Unruhen und ein steiler Anstieg des Soma-Konsums, sonst nichts. 3,5 Stunden zusätzliche Freizeit waren nicht nur keine Quelle neuen Glücks, nein, sie verführten die Leute bloß dazu, Urlaub von der Freizeit zu nehmen. Das Referat für Patentfragen quillt über vor Plänen für Arbeitseinsparungen. Tausende sind es. Mustafa Mond warf die Arme auseinander. Warum also setzen wir sie nicht allesamt um? Um der Betroffenen willen. Es wäre grausam, ihnen zu viel Freizeit aufzubürden. Das Gleiche gilt für die Landwirtschaft. Wir könnten jeden Bissen Nahrung synthetisieren, wenn wir das wollten. Wir tun es nicht. Wir ziehen es vor, 1/3 der Bevölkerung ans Land zu binden. Zu ihrem eigenen Wohl. Denn es dauert länger, Nahrung aus der Natur zu gewinnen, als sie in einem Werk herzustellen. Außerdem müssen wir an unsere Stabilität denken. Wir wollen keinen Wandel. Jeder Wandel bedroht die Stabilität. Ein weiterer Grund dafür, dass wir neue Erfindungen nur sehr sparsam einsetzen. Jede Erfindung der theoretischen Wissenschaft ist potenziell umstürzlerisch, selbst die Wissenschaft muss manchmal wie ein möglicher Feind behandelt werden. Ja, selbst die Wissenschaft. Wissenschaft? Der Wilde legte die Stirn in Falten. Er kannte das Wort, aber was es genau bedeutete, vermochte er nicht zu sagen. Shakespeare und die Alten im Pueblo hatten von Wissenschaft nie gesprochen, und von Linda hatte er nur Andeutungen gehört. Wissenschaft war das, womit man Helikopter machte, das, was einen über die Maistänze lachen ließ, das, was verhinderte, dass man runzlig wurde und seine Zähne verlor. Verzweifelt mühte er sich zu begreifen, was der Controller meinte. »Ja«, sagte Mustafa Mond soeben, »auch das ist ein Posten in der Kosten-Nutzen-Rechnung für die Stabilität. Nicht nur die Kunst steht dem Glück entgegen, sondern auch die Wissenschaft.« Wissenschaft ist gefährlich. Wir müssen sie an die Kette legen, ihr einen Maulkorb umbinden. Bitte? Staunte Helmholtz. Aber wir reden doch dauernd davon, dass die Wissenschaft alles sei. Das ist eine hypnopädische Binsenweisheit. Altersstufe 13 bis 17 dreimal wöchentlich, entfuhr es Bernhard. Und was ist mit der ganzen wissenschaftlichen Propaganda, die wir an der Hochschule produzieren? Aber was ist das schon für eine Wissenschaft? Entgegnete Mustafa Mond abfällig. Sie sind nicht wissenschaftlich geschult und können das nicht beurteilen. Ich war seinerzeit ein recht guter Physiker. Zu gut. Gut genug, um zu begreifen, dass unsere gesamte Wissenschaft nichts weiter ist als ein Kochbuch, das einer orthodoxen Schule folgt, die niemand in Frage stellen und deren Rezepten nichts hinzugefügt werden darf, außer mit Sondererlaubnis des Chefkochs. Jetzt bin ich der Chefkoch. Aber ich war einst ein neugieriger Küchenjunge. Ich habe ein paar eigene Rezepte probiert. Unorthodoxe Küche, verbotene Küche. Echte Wissenschaft, nämlich. Er verstummte. »Was ist passiert?« fragte Helmholtz Watson. Der Controller seufzte. »Um ein Haar, das, was Ihnen passieren wird, meine Herren. Beinahe wäre ich auf eine Insel verbannt worden.« Diese Feststellung löste bei Bernard heftigen und ungehörigen Aktionismus aus. »Mich? Auf eine Insel verbannen?« Er schoss hoch, stürzte durch den Raum und blieb gestikulierend vor dem Controller stehen. »Mich können Sie doch nicht verbannen. Ich habe doch gar nichts getan. Es waren die anderen.« Ich schwöre Ihnen, es waren die anderen!« Er zeigte anklagend auf Helmholtz und den Wilden. »Bitte, bitte schicken Sie mich nicht nach Island! Ich verspreche Ihnen zu tun, was ich tun sollte. Geben Sie mir noch eine Chance. Bitte geben Sie mir noch eine Chance!« Es flossen Tränen. »Wenn ich es Ihnen doch sage, die sind schuld!« schluchzte er. »Und bitte nicht Island, bitte Ihre Fortschaft, bitte!« In einer verzweifelten Unterwerfungsgeste sank er vor dem Controller auf die Knie. Mustafa Mond wollte ihn aufrichten, doch Bernard rutschte weiter auf Knien herum und der Strom flehentlicher Worte riss nicht ab. Am Ende musste der Controller nach seinem vierten persönlichen Assistenten klingeln. »Bringen Sie drei Mann«, befahl er, »und tragen Sie Mr. Marx in ein Schlafzimmer. Sorgen Sie für eine starke Soma-Inhalation, legen Sie ihn ins Bett und lassen Sie ihn dort.« Der vierte persönliche Assistent verschwand und kehrte mit drei grün uniformierten Zwillingslakaien wieder. Noch immer zeternd und schluchzend wurde Bernard fortgetragen. »Man würde glatt meinen, es ginge ihm an den Kragen«, meinte der Controller, als die Tür sich schloss. Während er doch, wenn er nur einen Funken Verstand besäße, einsehen müsste, dass seine Strafe im Grunde eine Belohnung ist. Er wird auf eine Insel geschickt. Das heißt, er kommt an einen Ort, an dem er einigen der interessantesten Männern und Frauen der Welt begegnen wird. Denjenigen nämlich, die sich aus diesem oder jenem Grund ihrer Individualität zu sehr bewusst sind, um noch in die Gesellschaft zu passen. Denjenigen, die sich nicht mit der Orthodoxie begnügen können, die eigene Vorstellungen haben. Allen kurzum, die wirklich zählen. Fast könnte ich Sie beneiden, Mr. Watson. Helmholtz lachte. »Und warum sitzen Sie da nicht selbst auf einer Insel?« »Weil ich dem hier letzten Endes den Vorzug gab«, antwortete der Controller. »Man ließ mir die Wahl, entweder auf eine Insel verbannt zu werden, wo ich weiter reine Wissenschaft hätte betreiben können, oder in den Rat der Controller aufgenommen zu werden, mit der Aussicht, zu gegebener Zeit einen der amtierenden Controller zu ersetzen. Ich entschied mich für Letzteres und gab die Wissenschaft auf.« Nach kurzem Schweigen fügte er hinzu, »manchmal tut es mir doch leid um Sie. Das Glück ist ein harter Lehrmeister, besonders das Glück der anderen. Ein viel härterer Lehrmeister, wenn man nicht dazu konditioniert wurde, das Glück unhinterfragt zu akzeptieren, als es die Wahrheit je sein könnte.« Er seufzte, schwieg erneut und sprach schließlich in geschäftsmäßigem Ton weiter. »Nun, Pflicht ist Pflicht. Da fragt man nicht nach persönlichen Präferenzen. Ich interessiere mich für die Wahrheit, mir liegt an der Wissenschaft. Aber die Wahrheit ist eine Plage, die Wissenschaft eine Gefahr für die Allgemeinheit. Bisher ebenso sehr Gefahr wie Wohltat. Sie hat uns das stabilste Gleichgewicht der Geschichte beschert. China war im Vergleich hoffnungslos labil, selbst die primitiven Matriarchate waren nicht beständiger als unsere Gesellschaft heute. Dank, wie gesagt, der Wissenschaft. Nur dürfen wir nicht zulassen, dass die Wissenschaft ihre eigenen Errungenschaften aufhebt. Deshalb bremsen wir die Forschung rigoros, deshalb wurde ich um ein Haar auf eine Insel verbannt. Wir beschränken sie auf die unmittelbar zu lösenden Aufgaben. Alle anderen Forschungsvorhaben werden nachhaltig entmutigt. Es ist interessant, er nahm den Faden nach einer kurzen Pause wieder auf, zu lesen, was die Menschen zu Lebzeiten unseres Fort über den wissenschaftlichen Fortschritt geschrieben haben. Sie schienen gedacht zu haben, dass man ihm freien Lauf lassen könne, ohne Rücksicht auf Verluste. Wissen war das höchste Gut, Wahrheit der wichtigste Wert, alles andere war zweit- und nachrangig. Schon damals allerdings zeichnete sich ein Umdenken ab. Unser Fort selbst hat nicht wenig dazu beigetragen, das Augenmerk von Wahrheit und Schönheit weg, hin auf Glück und Bequemlichkeit zu lenken. Die Massenproduktion verlangte zwingend den Schichtdienst. Universelles Glück hält das Räderwerk in Schwung. Das können Wahrheit und Schönheit nicht. Schließlich ist es, wo immer die Massen politische Macht errangen, stets eher um Glück als um Wahrheit und Schönheit gegangen. und trotzdem ließ man weiterhin uneingeschränkt wissenschaftliche Forschung zu. Die Menschen sprachen von Wahrheit und Schönheit immer noch so, als wären diese die höchsten Güter. Und zwar bis zum Neunjährigen Krieg. Der sorgte dann endgültig für eine neue Tonart. Was nützen schon Wahrheit, Schönheit und Wissen, wenn einem die Anthrax-Bomben um die Ohren fliegen? Damals fing man an, die Wissenschaft zu kontrollieren, nach dem Neunjährigen Krieg. Die Menschen waren sogar bereit, ihren Appetit zügeln zu lassen. Alles um des lieben Friedens willen. Seither kontrollieren wir einfach weiter. Das ist der Wahrheit natürlich nicht besonders förderlich, aber dafür dem Glück. Umsonst gibt es nichts auf der Welt. Für Glück muss man zahlen. Sie bezahlen dafür, Mr. Watson. Bezahlen, weil sie sich zufällig zu sehr für die Schönheit interessieren. Ich habe mich seinerzeit zu sehr für die Wahrheit interessiert. Auch ich habe bezahlt. Aber Sie mussten nicht auf eine Insel, sagte der Wilde nach langem Schweigen. Der Controller lächelte. Darin bestand in meinem Fall der Preis. In der Wahl des Dienstes am Glück. Dem Glück der anderen, nicht meinem. Er schwieg einen Augenblick und fügte dann hinzu: Wie gut, dass es auf der Welt so viele Inseln gibt. Ich wüsste wirklich nicht, was wir ohne sie machen sollten. Euch alle in die Lethalkammer schicken vermutlich. Übrigens, Mr. Watson, was sagen Sie zu einem tropischen Klima? Den Marquesas-Inseln zum Beispiel oder Samoa? Oder hätten Sie es gern etwas rauer? Helmholtz erhob sich aus seinem pneumatischen Sessel. »Ich würde ein durch und durch schlechtes Klima bevorzugen«, erwiderte er. »Ich vermute nämlich sehr stark, dass man bei schlechtem Wetter besser schreibt, etwa wenn es sehr windig ist und oft stürmt.« Der Controller nickte seinen Beifall. »Ihr Kampfgeist gefällt mir, Mr. Watson, gefällt mir außerordentlich. So sehr ich ihn offiziell natürlich missbillige.« Er lächelte. »Was halten Sie von den Falklandinseln?« »Ja, das könnte gehen«, erwiderte Helmholtz. »Und jetzt will ich, wenn Sie erlauben, mal nach dem armen Bernard schauen.